wir durchzogen von dem blauen Rauch der Zeit. Weiße Vögel schwammen weiter, wie die farbigen, die grauen. Mit dem Schatten grüner Bäume. Weit verzogen auch die Kähne, auch die Menschen, die sich spiegeln. Süßes. Sah ich in den sanften Wellen. Oh, sie schienen mir durchzogen von dem blauen Rauch der Zeit. Von dem blauen Rauch der Zeit.